sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Juli wollen wir uns mit 5 Themen beschäftigen. Zu Beginn wollen wir uns mit der Ethnisierung der Unterschicht, rassistisches und neoliberales Denken gegen Sozialleistung, ein Artikel aus der IC3W, beschäftigen. Ehe wir dann nach München schauen zum sogenannten NSU-Prozess und der Artikel aus der Analyse und Kritik heißt Eine Frage der Staatsräson. Dann wollen wir mit der Graswurzelrevolution schauen, was in Moskau passiert, wie und weshalb dort die libertäre Szene in Moskau tief gespalten ist und wie der Einfluss von Nationalismus, Homophobie und Antifeminismus dort zunimmt und eben halt einen Bericht aus Moskau. Dann wollen wir uns mit der konkret den Saatgutmarkt zuwenden und der Artikel heißt Reiche Ernte, EU und USA forcieren die Konzentrationsprozesse auf dem globalen Saatgutmarkt, heißt dieser Artikel. Und abschließend wollen wir uns noch Protesten zuwenden neben dem antimilitaristischen Warstar Zielcamp gegen das GÜZ, gegen das Gefechtsübungszentrum in der Altmark. Wird es noch eine größere Tour geben, eine einmonatige Protesttour von Klimacamp in der Lausitz zu einem im Rheinland, und hierüber ein Artikel, und der ist in der Analyse und Kritik ebenfalls erschienen, und dieser heißt Für eine wahre Energiewende, die Fahrradtour Reclaim Power fährt im Sommer quer durch Deutschland. Sendung beginnen wir mit einem Artikel aus der IC3W, also dem Informationszentrum Dritte Welt aus Freiburg, und mit einem Artikel, der nicht aus dem Schwerpunkt ist, also ein Thema, das besonders ausführlich behandelt wird in der Juli-August-Ausgabe, der 337. Ausgabe. Sind es Frauenbewegungen im Nahen Osten, um es mal eurozentristisch zu sagen. also im sogenannten arabischen Raum. Und hier die Frauenbewegung in unterschiedlichen Ländern, die Widerstände für ein gleichberechtigtes Zusammenleben und dergleichen mehr. Aus diesem Schwerpunkt ist der Artikel nicht, den wir euch jetzt vorstellen wollen, sondern es geht um Ethnisierung der Unterschicht. Die rassistische Unterscheidung zwischen brauchbaren und nutzlosen Menschen war schon im Kolonialismus ein bewährtes Muster, um die Ausbeute zu steigern. Heutzutage wird in Deutschland eine Bewertung von MigrantInnen vorgenommen, bei der das Leistungsprinzip als Messlatte dient. Anfang März 2013 veröffentlichte die Bild-Zeitung eine Serie zur Wahrheit über Roma in Deutschland und behauptete, dass die Kriminalität der Roma steige. Es wurde die Frage gestellt, ob Martin Kurol, Abgeordneter der Bremer Bürgerschaft, Recht habe. Der von Bild als Roma-Kritiker bezeichnete SPD-Politiker hatte in einer mittlerweile gelöschten Mitteilung auf seiner Homepage geschrieben, er spreche sich gegen die Einwanderung von Roma aus, weil sie ihre minderjährigen Töchter zwangsverheiraten würden, viele junge Männer Klebstoff schnüffeln würden und die Aussicht, dass sie je zum Bruttosozialprodukt oder auch nur Rente beitragen, sowieso gleich null sei. Er wolle zwar Roma nicht unter Generalverdacht stellen, aber er fürchte, dass sie viele Kinder zeugen werden, sich aber für nichts in unserer Gesellschaft verantwortlich zeigen. Diese Deutung wird bei Kurol mit einer aschaschen Welt begründet, aus der diese Menschen stammen würden. Nicht erst seit Ausbruch der aktuellen Kapitalismuskrise wird Einwanderung in Deutschland mit sozialpolitischen Fragestellungen kombiniert. Während der Asyldebatte vor etwa 20 Jahren warnten die PolitikerInnen vor Zuwanderungsströmen und Überfremdung. In den aktuellen Debatten um Armutsflüchtlinge wird erneut auf rassistische Begründungen für die Ablehnung von Einwanderung zurückgegriffen. Spätestens seit der Debatte um Thilo Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab«, die im Herbst 2010 begann, wird die Integrationsdebatte eng mit der neoliberalen Debatte um eine neue Unterschicht verknüpft. Zuvor waren vor allem Sozialleistungsabhängige mit Sesshaftigkeitshintergrund in den Blick genommen worden. Als Bibel dieses ursprünglichen Diskurses über die Unterschicht gilt das Buch Generation Reform 2004 von Paul Nolte, der darin die Unterschicht auffordert, sich an einer bürgerlichen Leitkultur zu orientieren. Es gehe um ihre Integration in die Mehrheitsgesellschaft und die Vermittlung kultureller Standards und Leitbilder. Die vermeintlich minderwertige Kultur der Unterschicht steht seitdem im Mittelpunkt der Diskussion über die Gründe von sozialer Ungleichheit. Produktionsverhältnisse oder wenigstens Verteilungsverhältnisse als Ursache für Armut sind schon lange in den Hintergrund geraten. Ihren Ausdruck findet diese Ethnisierung der Unterschicht in Begriffen wie migrantische Unterschicht. Deren Existenz wird im Wesentlichen mit zwei sich teilweise widersprechenden Begründungen erklärt. MigrantInnen bis hin zu deren Nachkommen in zweiter Generation seien entweder leistungsunfähig oder aber leistungsunwillig. In beiden Fällen ist klar, schuld an ihrer sozialen Situation sind die Menschen selbst, entweder wegen ihrer falschen Kultur oder aber wegen mangelnder Anstrengungen. Wie kaum ein anderer steht vor allem Sarrazin für den ersten Strang. Paradigmatisch ist die Aussage Sarrazins in einem Interview mit dem österreichischen Kurier, gut ein Jahr nach Erscheinen seines Buches »Deutschland schafft sich ab«. Auf die Frage, ob er MuslimInnen für dümmer als andere Einwanderergruppen ansieht, antwortet er: In meinem Buch führe ich die durchschnittliche niedrigere Bildungsleistung der muslimischen Migranten auf ihren durch den Islam geprägten kulturellen Hintergrund zurück. Die Einstellung zu Bildung und Wissen, Eigenschaften wie Fleiß und Genauigkeit und Pflichtbewusstsein vererben sich kulturell. Mit solchen Aussagen ist Sarrazin tief in einen kulturellen Rassismus verstrickt, bei dem nicht das Konzept der Rasse Ausgangspunkt für naturalisierenden Rassismus darstellt, sondern ein determinierendes Konzept von Kultur. Kultur erscheint als quasi natürliche Eigenschaft von Menschen, die in sich abgeschlossenen Kulturkreisen zugeschrieben werden. Basis des antimuslimischen Rassismus ist die Konstruktion einer homogenen Kultur des Islams. MuslimInnen oder solche, die dafür gehalten werden, werden in der Tendenz nicht nur als unzivilisiert, unaufgeklärt und fundamentalistisch gezeichnet, sondern auch als nicht so leistungsfähig, weil etwa Bildung in der islamischen Kultur keine große Rolle spiele. Durch die ethnisierenden Armutserklärungen wird eine weitere Entwicklung erkennbar. Spätestens seit der Debatte um die Green Card werden MigrantInnen in nutzlose und nützliche andere unterschieden. Als nützlich erscheinen etwa gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland, um die mit Verweis auf die demografische Entwicklung in Deutschland geworben wird. So wurde am 1. August 2012 die Blue Card-Richtlinie der EU umgesetzt und damit der Zuzug von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern sowie der von Hochqualifizierten erleichtert. Wer als Hochqualifizierter in den ersten 3 Jahren allerdings in die Sozialabhängigkeit rutscht, verliert das Daueraufenthaltsrecht. Nicht erwünscht sind Armuts- oder Wirtschaftsflüchtlinge, was in jüngster Zeit vor allem gering qualifizierte MigrantInnen aus Bulgarien und Rumänien zu spüren bekommen. Im Oktober 2012 forderte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, eine Verschärfung der Regeln für Asylbewerber aus Serbien und Mazedonien, da diese unser System ausnutzen würden. Hintergrund war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Aufstockung der Leistungen für AsylbewerberInnen. Gegenüber Bild erklärte Friedrich, das wird dazu führen, dass die Asylbewerberzahlen noch weiter steigen, denn es wird für Wirtschaftsflüchtlinge noch attraktiver, zu uns zu kommen und mit Bargeld wieder abzureisen. Die Rede von Wirtschafts- und Armutsflüchtlingen weist auf den Common Sense hin, dass wirtschaftliche Not nicht als legitimer Fluchtgrund angesehen wird. Armut wird nicht als ein strukturelles Problem im globalen Maßstab betrachtet, sondern als individuelles oder kollektives Fehlverhalten. Auf individuelle Schuld an Armut wird verwiesen, wenn Einzelne es nicht geschafft haben, sich aus eigenen Kräften nach oben zu arbeiten. Auf Kollektive, wenn auf eine vermeintliche Unfähigkeit einer Bevölkerungsgruppe verwiesen wird. So wie es jüngst auch der Kölner Kardinal Joachim Meissner tat, als er ähnlich wie Kohl gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger die Ansicht vertrat, dass die Bevölkerungsgruppe der Roma aus der Slowakei in unsere Zivilisation nicht zu integrieren sei. Denn manche Frauen würden jedes Jahr ein Kind bekommen und dann vom Kindergeld leben. Verknüpft wird der allgemeine Ruf nach Fachkräften mit der Forderung nach Sozialstaatsabbau, etwa wenn Gunnar Heinzson argumentiert, dass Deutschland im Wettbewerb um die Hochqualifizierten äußerst ungünstig dastehe, weil EinwanderInnen den Sozialstaat, die ausbildungslosen Jugendlichen und die Renten mitfinanzieren müssten. Heinzson legt hiermit implizit nahe, dass es gut sei, den Sozialstaat abzubauen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Darin zeigt sich der enge Zusammenhang zwischen den als nützlich und den als nutzlos begriffenen MigrantInnen. Sie werden entlang der Kategorie der ökonomischen Verwertbarkeit sortiert. Dabei spielt das Kriterium der Leistungsfähigkeit eine zentrale Rolle, wie zahlreiche Verweise auf Musterbeispiele gelungener Integration zeigen. Diese eher liberale Position greift weniger auf Naturalisierung zurück. Statt den Abstieg oder die Armut mit kulturellem Rassismus zu begründen, wird vielmehr ein Aufstiegsversprechen durch Leistung in den Vordergrund gestellt. Die liberale Geste ist jedoch nur an junge MigrantInnen mit idealem Lebenslauf gerichtet. Der Erfolg der als integriert Begriffenen bildet dabei den Beweis dafür, dass man es eben doch schaffen kann, wenn man sich richtig anstrengt. Gleichzeitig werden sie zu Ausnahmefiguren stilisiert, die einer Masse von Menschen gegenüberstehen, die eben nicht diesem Ideal entsprechen. Auf den ersten Blick mag dieser liberalen Position etwas Positives abgewonnen werden. Da MigrantInnen scheinbar weniger aufgrund ihrer ethnischen Herkunft sortiert werden, sondern die individuelle Leistung im Vordergrund steht. Das rassistische Wissen wird allerdings nicht durch den Leistungsdiskurs verdrängt, sondern verschränkt sich vielmehr mit diesem. Dabei geht die herkömmliche Trennung zwischen wir und sie mit einer Spaltung der anderen in 2 Gruppen einher. Auf der einen Seite stehen Musterbeispiele gelungener Integration, auf der anderen Integrationsverweigerer. Allerdings bleiben auch die positiven Beispiele andere. Sie werden nicht als deutsche Leistungsträger angesehen, sondern als MigrantInnen, die sich durch ihre Leistung und dem daraus resultierenden gesellschaftlichen Beitrag, besonders in Form von Steuerzahlungen, das in Deutschland leben dürfen, verdient haben. Die virulente Ethnisierung der Unterschicht stützt rassistische Deutungsmuster. Sie hat unter anderem zur Folge, dass im gesellschaftlichen Diskurs der strukturelle Rassismus als eine mögliche Erklärung für die tatsächliche soziale Marginalisierung von MigrantInnen und ihren Kindern ausscheidet. In unserem nächsten Artikel befassen wir uns mit dem NSU. Der Artikel heißt Eine Frage der Staatsräson und ist erschienen in der AK, in der Analyse und Kritik, und wurde verfasst von Friedrich Bursche. Dieser befasste sich bereits mit dem Prozessauftakt gegen die Mitglieder des NSU und sitzt als Korrespondent in München auch im Gerichtssaal. Und Die Analyse und Kritik erscheint seit fast 43 Jahren, ist aus Hamburg, erschien zu Anfang als Arbeiterkampf, als Zeitung des Kommunistischen Bundes Westdeutschland, und nach 89 erscheint sie nun als Analyse und Kritik und hat einen Umfang von 40 Seiten. Und wir stellen euch diesen Artikel vor, und in der Sendung, der letzte Artikel wird ebenfalls aus der Analyse und Kritik sein. Eine Frage der Staatsräson. Im NSU-Prozess wehrt sich die Bundesanwaltschaft gegen Anträge von Verteidigung und Nebenklage. Wo käme man denn hin, wenn ein Gerichtsverfahren dadurch beeinflusst würde, dass Politiker irgendwelches Zeug dahergeredet hätten? Mokierte sich ein Nebenklagevertreter im NSU-Prozess in München über einen Antrag der Verteidigung von Beate Zschäpe. Jener Antrag vom 4. Juni 2013, den Zschäpe-Verteidigerin Anja Sturm verlas, und ein weiterer Antrag der Anwälte von Ismail Yozgat, dem Vater des Kasseler Mordopfers Halit Yozgat, waren die letzten Versuche, den Eintritt in die Beweisaufnahme im Verfahren gegen die Hauptangeklagte Zschäpe und vier weitere der Beihilfe zum neunfachen Mord und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung Angeklagte hinauszuziehen oder zu verhindern. Gleichzeitig scheiterte mit diesen beiden Anträgen der vorläufig letzte Versuch, den Fokus des Verfahrens über den reinen Strafprozess hinaus auf den dahinterliegenden Geheimdienst- und Behördenskandal zu öffnen und die Frage zuzulassen, wie viel Staat in den NSU-Verbrechen steckt. Das Interesse von Verteidigung und Nebenklage an dieser Frage könnte unterschiedlicher nicht sein. Wollen die AnwältInnen von Zschäpe mit der Ausleuchtung der Verstrickungen des Staates eine Strafmilderung für ihre Mandantin oder gar die Einstellung des Verfahrens gegen die 38-Jährige erreichen, so versuchen zumindest einige der NebenklagevertreterInnen im Sinne ihrer MandantInnen herauszufinden, was in den Jahren 1997 bis 2007 wirklich geschehen ist und ob staatliche Stellen in die rassistischen Morde und Sprengstoffanschläge sowie in die größte Serie von Banküberfällen in der Geschichte der BRD verwickelt waren. Dieses Begehren ruft natürlich die Bundesanwaltschaft auf den Plan. Deren Aufgabe ist in diesem Fall neben der Strafverfolgung auch der Schutz des Staates vor allzu weitgehenden Verdächtigungen, die nichts weniger als die Grundfesten der BRD erschüttern würden. Deswegen ist die Bundesanwaltschaft seit dem Ende ihrer Untersuchung unter Vorlage der fast 500-seitigen Anklageschrift gegen die mutmaßlichen NSU-VerbrecherInnen eifrig bemüht, die ganze Sache auf einen beeindruckenden, aber letztlich übersichtlichen Kriminalfall herunterzukochen. So ließ Generalbundesanwalt Harald Range schon im Dezember 2012 verlauten: Es gab bei unseren Ermittlungen keine tragfähigen Hinweise auf eine strafrechtlich relevante Verstrickung staatlicher Stellen in die Straftaten des NSU. Noch am 6. Mai 2013, dem ersten Prozesstag, bekräftigten die BundesanwaltschaftsvertreterInnen auf einer Pressekonferenz, dass nicht nur keine staatlichen Tatbeiträge ersichtlich seien, sondern es sich auch nur um eine Kerngruppe von drei namentlich bekannten Beschuldigten handele, denen eine Handvoll HelferInnen Unterstützung angedeihen ließ. Schon angesichts dessen, dass die Bundesanwaltschaft gegen rund 500 Personen ermittelt haben will, wie Sitzungsvertreter Herbert Diemer erst am 11. Juni 2013 vor Gericht zugab, eine steile Ansage. Der Antrag der Verteidigung von Beate Zschäpe jedenfalls verlangte an jenem 4. Juni nichts weniger als die Einstellung des Verfahrens wegen nicht behebbarer Verfahrensmängel, die es unmöglich machen würde, einen fairen Prozess zu garantieren. Dieses Ansinnen mag etwas marktschreierisch dahergekommen sein, und dass die Zschäpe-Verteidigung die permanente Vorverurteilung ihrer Mandantin als Verfahrenshindernis ins Feld führt und dabei hochrangige Bundes- und LandespolitikerInnen, AkteurInnen der vier parlamentarischen Untersuchungsausschüsse und hochrangige BehördenvertreterInnen zitiert, geschenkt. Aber in dem 36-seitigen Papier treffen sie eine der Kernfragen des gesamten NSU-Komplexes. Zusätzlich zur Problematik der staatlichen Vorverurteilung unserer Mandantin treten hier als weitere Einstellungsgründe die V-Mann-Problematik und die vernichteten bzw. zurückgehaltenen Akten hinzu, wobei beides eng miteinander verzahnt ist. Folgerichtig erklärt die Bundesanwaltschaft: Im Zentrum des Ermittlungsverfahrens stehen die Straftaten und die Beschuldigten und keine anderen Sachen. Er wisse ohnehin nicht, so Diemer, was in den fehlenden Akten stehe, und überhaupt sei trotz Aktenvernichtung der Strafanspruch des Staates nicht verwirkt. Bei ihrer Aufzählung der V-Leute aus allen nur erdenklichen Behörden, Verfassungsschutz, Kriminalämter, militärischer Abschirmdienst, erwähnten die Zschäpe-Anwältinnen auch den V-Mann des LKA Berlin, Thomas S., dessen Hinweisen auf den NSU damals nicht nachgegangen worden war. Denselben V-Mann führte danach auch Yozgat-Vertreter Alexander Kienzler an, um einen weiteren skandalösen Vorgang öffentlich zu machen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt hatten gegenüber dem Gericht schriftlich angekündigt, sie wollten Prozessbeobachter in den Gerichtssaal entsenden, um, so das BKA im Schreiben vom 15. Februar 2013, in Abstimmung mit der Bundesanwaltschaft auch neuen und bisher noch nicht bekannten Ermittlungsansätzen, insbesondere wenn die Erforschung der Wahrheit keinen Aufschub gewährt, zeitnah nachgehen zu können und darüber politische Entscheidungsträger sowie untergeordnete Dienststellen zu unterrichten. Die Antragsteller der Nebenklage formulierten hier den dringenden Verdacht, dass über diese Art dienstlicher Prozessbeobachtung relevante Informationen aus dem Verfahren dafür benutzt werden könnten, potenzielle ZeugInnen aus den Behörden entsprechend den offiziellen Sprachregelungen zu präparieren. Mit Bezug auf Thomas S. und das LKA Berlin hieß es, dieselbe Staatsschutzabteilung soll ankündigungsgemäß Empfänger der Erkenntnisse der Prozessbeobachtung durch das BKA sein. Es liegt auf der Hand, dass damit eine Informationsweitergabe an potenzielle Zeugen nicht nur möglich erscheint, sondern ausdrücklich mitgeteilt wurde. Dass diese Anwürfe und dieses offene Misstrauen gegen staatliche Stellen von der Bundesanwaltschaft als haltlos und überzogen zurückgewiesen wurden und sich die RichterInnen dem anzuschließen hatten, war eine Frage der Staatsräson und der Verfahrensbeschleunigung. Graswurzelrevolution, die Sommerausgabe, die hat zwei Artikel zu Wahlen. Einmal einen antimilitaristischen, und zwar heißt dieser Rückfall in die Kriegstreiberei. Hier geht es um das Verhältnis zu Kriegen eben halt und wie sich da nach wie vor der Spiegel, die Grünen und andere verhalten, wie zum Beispiel in solchen Fällen wie Syrien, und dass das seit Kosovo, Jugoslawien, Einsatz der Bundeswehr eben halt nach wie vor derselbe Stiefel ist, den Rot-Grün vertreten. Dann gibt es noch einen weiteren Artikel, der sich mit Antiparlamentarismus beschäftigt, und zwar erinnerungswürdig, die Erfolge der rot-grünen Bundesregierung, und wir befassen uns aber mit Russland, mit der Hauptstadt, mit Moskau und der dortigen libertären Szene. Die libertäre Szene in Moskau ist gespalten. Der Einfluss von Nationalismus, Homophobie und Antifeminismus nimmt zu. Ein Bericht aus Moskau. Zwei separate Blöcke marschieren unter den anarchistischen Fahnen der Mai-Demonstration 2013 in Moskau. In einem, dem gesamtanarchistischen Block, fanden sich Anarchistinnen verschiedener Richtungen. Teile der Autonomen, der Antifa, Anarcho-Syndikalistinnen, Anarcha-Feministinnen, Verfechterinnen der Rechte der sexuellen Minderheiten und so weiter. Diese Leute riefen: Unser Vaterland ist die ganze Menschheit. Der andere Block nannte sich Schwarz-Rot. Er vereinigte andere Teile der Autonomen und der Antifa, Aktivisten, die den Kampf für die Rechte der LGBT, also Lesben, Gay, Bi und Transsexuelle, ablehnen, also die Rechte dieser Menschen, linke Kommunisten und, man höre und staune, Militante aus dem nationalrevolutionären Milieu. Diese proklamierten nicht nur einfach und ausschließlich den Klassenkampf, sondern riefen auch Nein zum Diktat der Minderheit. Jemand griff die nationalrevolutionäre Parole auf: Freiheit, Nation, Revolution. Bruch. Die Moskauer libertäre Szene ist tief gespalten. Dieser Bruch entstand nicht plötzlich und über Nacht. Als formaler Anlass diente schließlich die Frage, ob in den anarchistischen Demonstrationen die LGBT-Fahne akzeptabel sei. Ende des vorigen und Anfang dieses Jahres wurden Leute angegriffen, die in libertären Demoblöcken Regenbogenfahnen hissten. Attackiert durch Teilnehmer der eigenen Demo, was danach zu heftigen Debatten in diversen Internetforen führte. Die Gegner der Beschäftigung der Anarchistinnen mit der LGBT-Problematik brachten verschiedene Argumente vor. Einige meinten, das seien alles Fragen, die von der sozialen Revolution ablenken, als wären diese Kritiker mit der Realisierung der Revolution im heutigen Russland schon fast fertig. Andere urteilten offen homophob oder auch antifeministisch. Und die Dritten meinten, LGBT spreche nicht den Traditionen und den Empfindungen des russischen Volkes, sondern einfach eine Entlehnung aus dem Westen. Und genau das ist der Punkt. Denn hier, hinter dem Vorwand des Kampfes gegen LGBT, versteckt sich ganz eindeutig der russische Nationalismus, der sich in den letzten Jahren im libertären Milieu dieses Landes immer mehr verbreitet hat. Die offenen Neonazis beobachten die Entwicklung bei ihren Gegnern aufmerksam. Sie verstehen ganz gut, worum es geht. Es ist offensichtlich, dass es bei den Anarchisten eine tiefgehende Spaltung gibt. Im Ergebnis dieser Spaltung wurden alle Schwulen, Fans von Regenbogenfahnen, Freunde des Vaterlands, der ganzen Menschheit und andere Freaks vertrieben und mussten in ihrer separaten Kolonne gehen. Ich tat so, als sei ich ein Zuschauer, und sprach mit einigen Vertretern der Kolonne der Anarchisten. Gemeint sind die Schwarz-Roten der Verfasser. Und ich bemerkte keine antifaschistisch-idealistischen Vorstellungen von Migranten und keine Regenbogen-Rhetorik der frühen Jahre mehr. In derart zufriedenem Ton kommentierte ein Rechtsradikaler das Geschehen auf der Nazi-Webseite Rechte Nachrichten. Einige Politologen vergleichen das geistige Klima im heutigen Russland mit dem in der Weimarer Republik. Jeder Vergleich hinkt, dieser aber hat etwas für sich. Die jungen Generationen hierzulande werden im Geiste des exaltierten russischen Patriotismus erzogen. Der Tschetschenienkrieg, die Hysterie gegen Kaukasier, Schwarze und Migranten, der Mythos von der im Felde des Kalten Krieges unbesiegten, aber durch Verrat ruinierten Großmacht, die patriotische Indoktrination in der Schule, die aufdringliche Darstellung der Kriminalität als ethnisch motiviert und hauptsächlich durch Migrantinnen verübt, die offenen Erklärungen der Politiker und das Gerede in der Presse davon, dass nicht-slawische Zuwandererin die russische nationale Tradition und Lebensweise missachten und die russische Kultur zerstören, dass böse Ausländer adoptierte russische Kinder töten, die Nichtregierungsorganisation ausländische Agenten sind, diese und ähnliche Dinge haben das Lebensgefühl und die Psyche der russischen Spießer aufs Übelste deformiert. Und eine neue Generation von Aktivistinnen brachte und bringt solche Stimmung auch in die libertäre Bewegung ein. Wir, die Anarcho-Syndikalisten, gehörten wahrscheinlich zu den Ersten, die das Problem erkannten. Im Jahr 2008 erklärte ein neues, junges Mitglied unserer Gruppe plötzlich, dass er den Kosmopolitismus für faschistisch und kapitalistisch halte, dass die ethnische Kultur aus dem natürlichen Boden erwachse und vor der Vermischung mit anderen unbedingt zu bewahren sei. Er begann, das Bild der zukünftigen freien Gesellschaft als einer Föderation der ethnischen Kommunen zu propagieren und erklärte weiter, dass in jedem Land ein kosmopolitisches, unethnisches Element regiere und dass die soziale Revolution eine völkische sein solle. Der Mann und ein paar seiner Anhänger wurden aus der Organisation ausgeschlossen, fanden aber eine gewisse Sympathie in der libertären Szene. Man weigerte sich, die Geschichte ernst zu nehmen, versuchte sie zu einem Ergebnis rein persönlicher Konflikte herunterzuspielen. Das alles war aber nur ein Vorgeplänkel. Sehr bald wurde klar, dass mehrere Aktivistinnen mehr oder weniger dazu neigen, den Nationalismus teilweise zu tolerieren oder zu akzeptieren, indem sie hoffen, dies könnte ihnen einen Ausweg aus dem politisch-subkulturellen Ghetto in die konservativ eingestellte russische Gesellschaft bahnen. Einige Antifas brummten, sie hörten immer wieder, dass sie nur Migranten und Asiaten verteidigen, ohne die ethnische Kriminalität zu berücksichtigen, und sie seien dieser Situation endlich müde. einer der prominenten Vertreter der Antifa, erklärte in einem Interview, der Diskurs, der lange Zeit in der antifaschistischen Bewegung geführt wurde und sich in der Tat nicht von der Rhetorik der westlichen Linken unterschied, ist nicht zu rechtfertigen. Sprach über eine konservative Entwicklung hin zum Verständnis der Ethnie, was die Zeitschrift Novyes Müsel zu dem Kommentar veranlasste, in der russischen antifaschistischen Bewegung tritt klar eine neue Tendenz hervor, die im Unterschied zum klassischen westlichen Antifaschismus die Bedeutung des nationalen Faktors nicht verneint. 2009 und 2010 wurde dann zwei Kampagnen organisiert, die Russen gegen den Faschismus und für den russischen Wald, wobei man versuchte zu zeigen, dass die Linken bessere Patrioten sind als die Neonazis. Weitere Entwicklungen in dieser Richtung wurden dann durch Prozesse in der rechtsradikalen Szene begünstigt. 2011 und 2012 deckten Teile der Neonazis in Russland das Modell der westlichen autonomen Nationalisten. Sie versuchten völkische Themenparolen mit linker, sozialrevolutionärer und sogar klassenkämpferischer Rhetorik zu vereinigen. So entstand zum Beispiel eine Organisation Volnisa, altrussisches Wort für die Gruppe der in der Freiheit lebenden Menschen. Sie verurteilte die globalisierte Vereinheitlichung, die Entpersönlichung und Entwurzelung der Völker und proklamierte den dritten Weg als einen nicht autoritären, nicht kosmopolitischen Sozialismus. Das ist ein dritter Weg zwischen den klassischen liberalen Kapitalismus und dem marxistisch-leninistischen Staatskapitalismus, zwischen dem imperialistischen Chauvinismus und dem antinationalen Kosmopolitismus, die Hand in Hand gehen und zwei Seiten ein und derselben Medaille sein. Trotz dieser eindeutigen Erklärung kam in der libertären antifaschistischen linken Szene die Behauptung auf, dass einige Teile der Rechten sich nach links entwickelten und man mit ihnen zusammenarbeiten solle. Der Dialog zwischen beiden Seiten erleichterte sowohl die völkische Rechtsentwicklung von Teilen der Libertären als auch die linke Tarnung seitens der listigen Neonazis, die mit diesem Schachzug das linke Milieu tief infiltrieren konnten. 2013 erklärte Volnisa ihre Auflösung und wurde durch eine neue Gruppe, die Schwarz-Rote Front, ersetzt, die ein auf den ersten Blick sozialrevolutionäres oder sogar libertäres Programm proklamierte. Dieser erste Eindruck entpuppt sich jedoch als trügerisch, sobald man zu den folgenden Zeilen kommt. Internationalismus ist die Zusammenarbeit der Unterdrückten verschiedener Ethnien im Kampf gegen gemeinsamen Feind, das Weltkapital und die es bildenden Staaten. Die Ausarbeitung einer gemeinsamen Ethik, die in der Solidarität gründet und auf Zusammenarbeit ausgerichtet ist, unsere Anerkennung und Berücksichtigung der Verschiedenartigkeit der Völker. Diese Front war Co-Organisatorin der eingangs erwähnten Kolonne der Mai-Demonstration in Moskau. Die libertäre Szene in Moskau versuchte lange Zeit, diese gefährlichen Tendenzen zu ignorieren. Die autonome Aktion AD schlug sogar eine Mediation zwischen unserer Gruppe, der KRAS, Anarcho-Syndikalistin-Sektion der IAA, und den ethnischen Revolutionären MPST vor, die aus unseren Reihen rausgeschmissen worden waren. Als wir jeglichen Dialog mit den Rechtsradikalen ablehnten, stand dann die Moskauer AD mehrheitlich auf der Seite der MPST, indem man uns als Radaumacher verleumdete. Wir standen so gut wie allein da, wenn wir die patriotisch orientierten Kampagnen der Antifa kritisierten. Nun aber scheint es, als beginne ein Teil der Bewegung die Gefahr zu verstehen. Dies bezeugen die Konflikte um die Regenbogenfahnen, die zwei verschiedenen libertären Demonstrationskolonnen in Moskau. Einige Leute aus unserer Kolonne nannten die schwarz-rote Kolonne einfach schwarz-rot-braun. Das alles kann als positive Entwicklung betrachtet werden. Wie weit wird sie gehen? Aus heutiger Sicht ist das schwer zu sagen, aber wie man in Russland sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. nach der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster, der Graswurzelrevolution, befassen wir uns in einem Artikel zu Saatgut. Und dieser Artikel erschien in der Konkret aus Hamburg. Dieser hat unter anderem als größerer Artikel einen Artikel zu Syrien, wem nutzt Assads Sturz, dann unter anderem zu im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern kann es keine Zwei-Staaten-Lösung mehr geben. Und wir befassen uns aber mit dem Artikel Ölreiche Ernte, EU und USA forcieren die Konzentrationsprozesse auf dem globalen Saatgutmarkt. Dieser wurde von Thomas Kunitz geschrieben. Den stellen wir euch jetzt vor. EU und USA forcieren die Konzentrationsprozesse auf dem globalen Saatgutmarkt. Seit rund 13.000 Jahren, seit die neolithische Umwälzung die Grundlagen des Zivilisationsprozesses gelegt hat, war die freie Verfügung über ihr Saatgut für unzählige Generationen von Landwirten eine Selbstverständlichkeit. Damit soll nun Schluss sein. Die zunehmende Abhängigkeit der Agrarproduzenten von den globalen agierenden Saatgutkonzernen, die sich in den vergangenen Dekaden im Verlauf der Industrialisierung der Landwirtschaft herausgebildet hat, soll nun mittels mehrerer Gesetzesinitiativen in der EU und in den USA rechtlich festgeschrieben und in Gesetzesform gegossen werden. Künftig sollen nicht mehr die Bauern bestimmen, welche Pflanzensorte sie anbauen, sondern die Gen- und Biotech-Konzerne, die den Saatgutmarkt monopolisiert haben. In der Europäischen Union sorgte Anfang Mai eine Initiative der EU-Kommission zur Neuregelung des europäischen Saatgutverkehrsrechts für Empörung und einen ausgewachsenen Shitstorm. Rund 90.000 Protestunterschriften gegen diese EU-Saatgutverordnung sammelten die NGOs Campact und Save Our Seeds bei einer Online-Kampagne, noch bevor der EU-Verbraucherkommissar Tonio Borg die Gesetzesinitiative offiziell der Öffentlichkeit präsentierte. Die breite Ablehnungsfront, die bis in deutsche Schrebergärtenkolonien reichte, wurde durch drakonische Bestimmungen innerhalb der neuen Richtlinien ausgelöst, die den Tausch, das Verschenken oder den Gebrauch von Saatgut unter Strafe stellen, das nicht amtlich geprüft und zugelassen wurde. Das europäische Zulassungsverfahren ist selbstverständlich äußerst kostspielig und mit enormen bürokratischen Hürden versehen, sodass Privatleute, Bauern und kleinere Saatgutbetriebe kaum Chancen auf eine Zulassung ihrer Sorten hätten. Teure, komplizierte Zulassungsverfahren begünstigen die Hybridsorten der Saatgutindustrie wie Syngenta, Monsanto oder BASF, warnt eine Sprecherin von Save Our Seeds gegenüber der Presse. Überdies wurde im Zusammenhang der EU-Planungen bekannt, dass die ehemalige Agrarlobbyistin Isabelle Clément-Nissou an der Ausarbeitung der neuen Verordnung mitgewirkt hat. Clément-Nissou war vor ihrer Brüsseler Zeit bei der Interessenvereinigung der französischen Saatgut- und Agrarindustrie, dem Groupement National Interprofessionnel des Saumons, angestellt. Die öffentliche Empörung veranlasste die EU-Kommission tatsächlich zu einigen marginalen Modifikationen ihrer Saatgutverordnung. Sie führte Ausnahmen für Privatverbraucher und Nischenprodukte ein. Neben Hobbygärtnern, die weiterhin über ihr Saatgut frei verfügen dürfen, sollen auch Kleinstunternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 2 Millionen Euro keine Zulassungsgebühren zahlen. Diese wenigen Ausnahmen bestätigen aber laut Save Our Seeds nur Regeln, die eindeutig für die Industrie geschaffen wurden, teilweise auch von ihr. Die EU-Saatgutverordnung gehe mit einer strikten Kontrolle von Bauern, Gärtnern und Vermehrern einher, während die große Industrie die Überprüfung ihres eigenen Saatguts und seiner Qualität selbst übernehmen soll. Tatsächlich sehen die neuen Verordnungen im Namen des Bürokratieabbaus vor, dass die Saatgutkonzerne die Zulassungstests für ihre neuen Saatgutsorten in Eigenregie durchführen, unter Behördenaufsicht, versteht sich. Das würde dazu führen, dass die Konzerne sich ihre eigenen Sorten selbst bewilligen, warnte ein Sprecher der NGO-Saatgutkampagne, die weiterhin von einer einseitigen Förderung der High-Input-Sorten der großen Saatgutkonzerne im Rahmen der Saatgutverordnung spricht. Das Gesetzesvorhaben der EU werde den fortschreitenden Verlust an Biodiversität beschleunigen und so zum Ausdünnen des agrikulturellen Erbes der Menschheit aus 10.000 Jahren Landwirtschaft und Gartenbau beitragen. Einen noch weiterreichenden Freifahrtschein hat jüngst die US-Regierung den Agrarmultis gewährt. Versteckt als anonym eingefügter Zusatz, Sektion 735, in einer umfassenden haushaltspolitischen Bewilligungsvorlage, Consolidated and for the Continuing Appropriations Act 2013, die mal wieder die Zahlungsunfähigkeit Washingtons für 6 Monate hinauszögern soll, konnten die Hersteller genetisch modifizierten Saatguts eine nahezu vollständige Befreiung von Rechtsvorschriften durchsetzen. Die Bundesgerichte der USA werden zumindest in den kommenden Monaten nicht mehr in der Lage sein, den Verkauf von genetisch modifizierten Pflanzen zu verbieten. selbst wenn deren Anbau und Konsum gesundheitsschädliche oder umweltbelastende Folgen nach sich zöge. Da die Bestimmungen, die keinerlei parlamentarischer oder gar öffentlicher Debatte ausgesetzt waren, wie maßgeschneidert auf den führenden Gentech- und Saatgutkonzern Monsanto passen, haben Umweltorganisationen sie auf den Namen Monsanto Protection Act getauft. Sobald das genetisch modifizierte Saatgut angebaut werde, kann das Landwirtschaftsministerium dessen Produktion nicht mehr stoppen, erklärt der US-Senator Bernard Sanders gegenüber CNN. Wir haben praktisch die gesamte Gentech-Industrie von jeglicher gerichtlichen Aufsicht befreit. Sobald diese Bestimmung im September auslaufe, werde er dafür kämpfen, dass sie nie wieder ihren Weg ins US-Recht finde, bekräftigte Sanders. Dabei resultierte der legislative und juristische Kampf der amerikanischen Umweltbewegung gegen die Agrarlobby bislang nur in einer Kette von Niederlagen, in deren Gefolge der amerikanische Agrarsektor bereits in jene neofeudale Abhängigkeit von den Gentech-Konzernen geführt wurde, wie sie sich nun auch in Europa immer stärker abzeichnet. Die Saatgutmultis sind zwar nicht mehr für eventuelle negative Folgen des Anbaus ihrer Produkte verantwortlich und stehen in dieser Hinsicht gewissermaßen auch formell über dem Gesetz, doch zugleich nutzen sie das Copyright auf ihre patentierten Genpflanzen, um mittels kostspieliger Klagen renitente Bauern auszuschalten und Monopole zu errichten. Maßgeschneiderte Gesetze sorgen dafür, dass Monsanto-Landwirte, deren Felder mit gentechnisch veränderten Sojabohnen kontaminiert wurden, wegen Patentverletzungen auf Schadenersatzleistungen verklagen kann. Die Strategie ist äußerst erfolgreich. Während Monsanto bei der Sojaproduktion in den USA inzwischen einen Marktanteil von 90% hält, steigen zugleich die Kosten für den Anbau von Soja zwischen 1995 und 2011 um 325%. Somit schaffen die genannten Gesetzesinitiativen in den USA und der EU keine qualitativ neue Lage. Sie sind eher bemüht, die aus den ungeheuren Konzentrationsprozessen der vergangenen Dekaden resultierenden Machtverhältnisse im Agrarsektor in formale Gesetze zu überführen. Und das ist schließlich eine Kernaufgabe des kapitalistischen Rechtssystems. Denn angesichts der gegebenen Konzentration auf dem globalen Saatgutmarkt haben etwa die Ausnahmeregelungen bei der EU-Saatgutverordnung keine andere Funktion als die einer Beruhigungspille für den aufgeregten deutschen Schrebergärtner. Allein Monsanto kontrolliert inzwischen gut 27% der globalen Saatgutproduktion. Gemeinsam mit DuPont, USA und Syngenta, Schweiz, halten diese drei Agrarmultis einen Marktanteil von rund 53%. Die 10 größten Saatgutkonzerne, darunter auch die deutsche Unternehmen KWS AG und Bayer Crop Science, kontrollieren sogar 74% des Marktes für Saatgut, der durch die Einführung von hybriden Einwegsaatgut und die rasant zunehmende Patentierung von Pflanzen in eine immer stärkere Abhängigkeit von diesem agrarischen Oligopol getrieben wird. Ende der Sendung werden wir mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik mit dem Titel Für eine wahre Energiewende uns einer Radtour zuwenden. Diese startet am 21. Juli in der Lausitz. Und zwar wird dort ein Klimacamp sein vom 13. bis 21. Juli und dort wird dann die Reclaim Power Fahrradtour starten, die zum Klimacamp im Rheinland geht. Und hierüber jetzt ein Artikel zu, also Radtourmöglichkeiten, die sich im Sommer noch ergeben. Neben dem Warstar Ziercamp, das in der Altmark gegen das Götz, diesem Gefechtsübungszentrum, vom 21. bis 29. Juli stattfindet, wäre dieses noch eine Möglichkeit, im Freien aktiv zu werden. Die Fahrradtour Reclaim Power fährt im Sommer quer durch Deutschland. Für die Energiewende sind plötzlich alle, ob CDU-Minister Altmaier oder sogar in letzter Minute die RWE. Heißt das, dass wir uns nicht mehr um die Energiewende kümmern müssen? Oder dass wir sogar dagegen sein müssten? Mitnichten. Im Land der altmaierschen Energiewende werden weiterhin 25% unseres Stroms aus Braunkohle gewonnen. Aufgrund der verstärkten Nutzung von Kohle stiegen die Treibhausgasemissionen des Klimavorreiters Deutschland 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 2%. Parallel dazu läuft eine technologisch geprägte Debatte um die Energiewende, in der es um intelligente Netze und Effizienz geht, sowie um Prozent- und Jahreszahlen, an denen der Ausbau erneuerbarer Energien gemessen werden soll. Dem liegt das Selbstverständnis zugrunde, dass die Industrienationen ihr Lebens- und Wirtschaftsmodell mit Wind und Sonne wie gehabt weiterführen, inklusive der Produktion von Waffen und überflüssigen Konsumgütern. Drastische Energiesparmaßnahmen werden nur insofern umgesetzt, als unteren Einkommensschichten das Licht abgedreht wird. Dagegen erhalten immer mehr Unternehmen der energieintensiven Industrie vergünstigten Strom. Dies wird mit dem Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit gerechtfertigt, unabhängig von der Frage, ob sich ihr Wirtschaften an den realen Bedürfnissen der Menschen orientiert. Auch das Netzwerk Energiekämpfe in Bewegung tritt für eine Energiewende ein, allerdings für eine, die ganz anders aussieht. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher Gruppen und Einzelpersonen, die gegen Braunkohletagebau, Steinkohlekraftwerke oder Atommüll Widerstand leisten. Diese Gruppen eint das Bewusstsein um die ökologischen und sozialen Katastrophen, auf die wir aufgrund der globalen Erderwärmung zusteuern. Sie glauben nicht daran, dass UN-Gipfel und eine wachstumsfreundliche Umweltpolitik, Bundespräsident Gauck, die Klimaschutz dem Markt überlassen, das Problem lösen werden. Darum organisiert das Netzwerk die Aktionsradtour Reclaim Power, die im Sommer quer durch Deutschland führen wird. Unterwegs wird die Tour Initiativen besuchen und verbinden, die in lokale Energiekonflikte verwickelt sind. Ziel ist es, die verschiedenen politischen Gruppen zu einer sozialen Bewegung zusammenzuschließen, um ein Widerstandsnetz gegen fremdbestimmte und zerstörerische Formen der Energiegewinnung zu bilden. Die Nordroute der Reclaim Power beginnt am 21. Juli 2013 auf dem Klimacamp in der Lausitz, führt über Berlin, Niedersachsen und das Ruhrgebiet bis nach Köln. Die Tour macht unter anderem im Wendland Station, wo Gruppen gegen Atommülltransporte und Fracking kämpfen, und besucht das Worcester Zielcamp, um die Verknüpfung von Krieg und Rüstungsproduktion mit der Sicherung von Rohstoffen und Energiequellen zu thematisieren. Auch um die Konzernzentralen in Hannover und Essen, ExxonMobil, RWE, wird sie möglicherweise einige Runden drehen. In Köln treffen die RadfahrerInnen am 23. August auf die Südtour, die von Freiburg bzw. Stuttgart aus startet und unter anderem das Forum gegen unnütze Großprojekte mit einbezieht. Gemeinsam fahren die beiden Gruppen zum Klimacamp im Rheinland, das nun das dritte Jahr in Folge am Rande des Braunkohletagebaus Hamburg stattfindet. Dieses Jahr in Zusammenarbeit mit dem europaweiten Netzwerk Reclaim the Fields. Unter dem Deckmantel der Freiheit sind Kriege geführt worden. Im Namen der Nachhaltigkeit werden Braunkohlekraftwerke gebaut. Den Begriff Energiewende sollten wir uns nicht wegnehmen lassen, sondern ihn zurückerobern, im Sinne einer Bewegung für eine ökologische, gerechte Energieversorgung, die sich an den Bedürfnissen der Menschen und einem guten Leben orientiert. Weltweit. Das war der linke Medienspiegel im Juli. Seit vorgestern, also seit Dienstag, dem 9.7., steht, apropos Totalspeicherung, die Vorratsdatenspeicherung vor Gericht, vor dem Europäischen Gerichtshof. Und dieser Prozess wird vermutet noch 2 Monate dauern. Hier werden wir euch beim nächsten oder übernächsten Mal auf jeden Fall drüber informieren. Zu den einzelnen Artikeln, zu den Camps und Aktivitäten, die wir euch vorgeschlagen haben, findet ihr alles unter medienspiegel.blogsport.de. Und wir wünschen euch noch einen schönen Sommer und Anfang August am zweiten Donnerstag im Monat, beziehungsweise die Wiederholung am zweiten Freitag im Monat, am Donnerstag um 19 Uhr und am Freitag um 10 Uhr könnt ihr den linken Medienspiegel hören auf Radio Korax und im Internet eben unter medienspiegel.blogspot.de. Tschüss.